Ich wollte Ihnen noch von meiner Geschichte erzählen. Ich habe ja mittlerweile seit fast 3 Jahren keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern und habe natürlich auch kein Lebenszeichen, keine Informationen von meinen Kindern, wo meine Kinder in Saarbrücken wohnen. Und als ich dann bei meinem Mann vor der Tür stand, hat es damit geendet, dass ich nachher in der Psychiatrie gelandet war. Wie kam das? Mein Mann hat die Polizei angerufen und hat dann, ich stand da vor der Tür und hat ihnen wohl angegeben, dass ich ihn körperlich verletzen möchte, da töten möchte. Der Polizist kam, hat mir einen Platzverweis erteilt, dann habe ich gesagt, für einen Platzverweis gibt es keinen Grund, weil keine Gefahr für die Öffentlichkeit in Ordnung vorliegt. Wollte seinen Namen wissen, den wollte ich 5-mal wissen, bekam ich nicht genannt. Und dann hat man mich dann auf den Boden verbracht und dann in die Psychiatrie. Da kam dann auch tausend Richter, weil mir war es dann halt eben auch zum Kotzen, weil ich ja verletzt wurde von den Polizisten. Und dann hat der Richter mir mein Aussagerecht nicht gelassen und da bin ich ihm genauso aggressiv und laut entgegengekommen wie er mir. Und dann hat er gesagt, wenn das so ist, dann 6 Wochen, ne? Und hat natürlich dann direkt dagegen gedonnert, hat natürlich direkt eine Beschwerde vom Stationszimmer aus rausschicken lassen und hat damit dann meinem Anwalt das Beschwerderecht genommen. Und damit war ich dann mal für 6 Wochen in der Klinik und davon dann 5,5 Wochen auf der geschlossenen, ohne Therapie, ohne Ausgang und durfte mich dort erfreuen, ja. Hat man sie zwangsbehandelt? Nee, das haben sie nicht geschafft, weil das versuchte dann der Psychologe. Freitags kam er zu mir und wollte mit mir reden, habe ich gesagt, ich habe keinen Redebedarf. Und dann hat er zu mir gesagt, dann nehmen Sie Medikamente. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin zwangsuntergebracht. Hey, da gibt es keine Medikamente, die dürfen das selber schlucken. Und damit hat er ganz einfach mal Pech gehabt. Und dann versucht er nochmal ein Gespräch zu führen. Dann habe ich zu ihm gesagt, 11833, die sind die Auskunft. Habe ich gesagt, von mir gibt es kein Wort. Jo, und damit habe ich ihm das Leben schwer gemacht. In die Patientenrunde durfte ich nicht rein in der Psychiatrie. Und als wir nach 2,5 Wochen mal zugestanden hätten, ich hätte mal können zum Malen gehen. Und dann habe ich gesagt, aber zum Rest durfte ich nicht. Habe ich gesagt, da könnt ihr euch einen ganzen Therapieplan sonst wohin klatschen. Habe ich gesagt, malen brauche ich nicht, weil ich bin nicht beknackt. Und habe ich gesagt, könnt ihr euch abschminken. Wenn ich das eine nicht darf, gehe ich das andere auch nicht rein. Ist jetzt auch nicht ein, mich hier als Patient dann führen zu lassen. Wenn ich zwangsuntergebracht bin und habe denen dann auch die Visite untersagt, weil die kamen einmal die Tür rein und haben mich gefragt, ja, wie geht's weiter, wenn sie da rauskommen, da geht's aggressiv weiter und da gibt's mal den Totschlag, so nach diesem Motto. Und das war mir dann so blöd, auf die Frage zu antworten. Und dann haben sie sich die Frage selbst beantwortet und haben dann Notizen gemacht. Und ich dachte, ganz hervorragend. Dann habe ich denen auch noch die Visite untersagt und damit waren sie dann ganz machtlos, ne? Dann habe ich ihr geschrieben, sie sind keine Ärzte meines Vertrauens und ich möchte, wenn nur, mit einem Psychologen meines Vertrauens reden. Und das haben sie dann allerdings auch nicht gemacht. Jo, dann war ich halt eben wirklich 5,5 Wochen auf der geschlossen, ohne dass sie überhaupt irgendwas ausrichten konnten. Ne? Jo, und komischerweise kam dann durch den befangenen Richter vom Familiengericht, der hat einen Gutachter beauftragt über die Landeshauptstadt Saarbrücken. Die ist für mich gar nicht zuständig, weil ich gar nicht in der Landeshauptstadt Saarbrücken wohne, sondern im Regionalverband. Und als wir vorbeikamen, habe ich zum direkt mal gesagt, also ich bezweifle ihre Zuständigkeit, weil was über die Landeshauptstadt Saarbrücken beantragt ist, brauche ich nicht zu kratzen. Ich wohne im Regionalverband. Und er war aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe jedenfalls einigermaßen fair, denn er ist derjenige, der die geschlossenen Psychiatrien abschafft. Und der mir wirklich helfen wollte, er wollte halt wirklich das wissen, was ich so negativen Erfahrungen in der Psychiatrie gemacht habe. Und dann kam ich mit ihm so ein wenig ins Gespräch, hat mir halt ihm gesagt, ich bin jetzt 5,5 Wochen auf der geschlossenen, ohne Ausgang, ohne Therapie. Und dann hat er mit der Klinikleitung gesprochen und dann sollte ich dann auch direkt und sofort ein Zimmer bekommen, ein Einzelzimmer auf einer offenen Station. Das wollte man mir dann doch nicht geben, aber der war wirklich da geblieben, bis wirklich klar war, ich beziehe das andere Zimmer und da ist er die Tür raus. Und das fand ich dann erstmal schon mal ganz positiv. Und dann sollte nach dem Gutachter auch was getan werden, damit ich in Kontakt zu den Kindern komme und sollte Gespräche geführt werden. Das hat dann die Psychiatrie nicht erledigt. Die haben sich dann auch wiederum an den Regionalverband gewandt. Und der Regionalverband ist halt eben untätig. Also die wollten nichts machen gegenüber der Psychiatrie. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich bin sogar noch 2 Tage länger geblieben dafür. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich, weil das bringt nichts. hatte mir dann der Regionalverband gesagt, sie wären gar nicht zuständig. Das macht nichts. Wir haben also hier schön im Internet zu lesen, Frauenbeauftragte, dass ihre Aufgabe ist, vom Schwerbehindertenbeauftragten, dass es seine Aufgabe ist. Das Jugendamt hat heute einfach aufgelegt, ja, es gäbe gerichtliche Beschlüsse. Das ist klar, weil das Jugendamt da drin gehockt hatte, ohne Gespräch mit mir, und hat zum Richter gesagt, man sollte ihn meinem mittlerweile Ex-Mann die alleinige Sorge geben. Ich bekam meine Beisitzer nicht, ich durfte nicht mal reden im Gerichtssaal und ja, dann hat mein Anwalt gesagt, ich sollte mich nicht aufregen, er macht eine Gehörsrüge und er darf ein Oberlandesgericht sich normalerweise einen Monat Zeit lassen, die haben sich schon 3 Monate Zeit gelassen und blockieren damit auch noch die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Jo, es sind 3 kinderlose Jahre und mir hilft ja kein Schwein, muss ich einfach sagen. Und ich war jetzt zum 5. Mal in der Psychiatrie und das letzte Mal haben sie mich dann wirklich vollgepumpt mit Medikamenten. Da habe ich dann so gut wie es ging versucht, daran vorbeizukommen. Mir kam dann auch auf Beschwerde hin ein Richter vom Landgericht vorbei mit 2 Richterinnen. Ich muss also 5-mal den gleichen Tralala erzählen. Da fragt man sich, wenn ich zuhören kann, wer da geistig gestört ist. Und die haben mir dann Scientology in RF vorgeworfen, obwohl keine eigene Fremdgefährdung vorlag, war ich dann gemeingefährlich. Und der hatte dann schon damals dem Psychologen untersagt, mir Medikamente zu verabreichen. Und da bin ich auch damals aufgrund dessen dann abgehauen, ne? Weil damals hatte ich dann Therapien. Und da sagte ein Pfleger tagtäglich zu mir, ich bin doch nicht der Kindermädchen, gehen Sie auf Wiedersehen, Ausschluss, hatte ich in der Taschenwahl dann gefahren. War 2,5 Wochen auf der Flucht, wo mich dann auch keiner gekriegt hatte, ne? So, also bei mir rankt sich das Ganze um die Kindergeschichte, weil mein Mann immer Horrormärchen über mich erzählt und bei der Polizei angibt und ich bin ganz einfach die Leidtragende. Ich kann sehr dazu sagen, mal wieder bin ich nach Hause gekommen, die Tür vom Wohnzimmer stand also sperrangelweit offen, die Kellertür stand sperrangelweit offen. An der Haustür sieht man immer so eine Schmutzlippe, ne? Ich wohne an der Hauptstraße und habe ich dann wieder gesehen, ah, da gibt es wieder Spuren, wo wieder irgendjemand die Tür geöffnet hat. Ne? Das finde ich wirklich fantastisch. Bei meinem Rechner sind mal wieder irgendwelche Attribute runtergelöscht worden, meinen Drucker habe ich noch nicht zum Laufen. Ne? Letztes Mal war es halt eben auch so, ich habe dann Rechner überprüfen lassen, weil ich ihn gar nicht auf die Reihe bekam. Da hat man sogar festgestellt, dass bei mir eine Festplatte dran gehängt hatte. So denke ich mal, vermutlicherweise wurden auch Daten runtergezogen dann. Damals ging aufs Telefon nicht und in der Zeit, wo sie mich da gesucht hatten dann, ne? Also was ich hier mitmache, ist also wirklich der blanke Horror, ne? Sie haben mir das Auto aufgebrochen, die haben mir die Papiere gestohlen und ich vermute, dass die Polizei selbst da hängt. Ich kann es natürlich nicht nachweisen. Und hat es bestimmt gemacht, damit ich nicht flüchten kann, im Falle, wenn ich an die Kinder komme oder so, ne? Weil ohne Papiere geht gar nichts, jo. Das war eine Action von mehreren Tagen, bis ich das mit meinem Auto auf die Reihe bekam, weil ich ja da aus der Psychiatrie nur ein Gespräch führen durfte, bis ich mal geschafft hatte, das Auto in eine Abschleppwerkstatt zu bekommen und bis dann die Scheibe ersetzt war. Also es ist, um überhaupt irgendwas zu erledigen, es war der blanke Horror, weil diese Psychiatrie sich geweigert hat, für mich was zu machen, weil der Psychologe dort zur Sozialarbeiterin gesagt hat, die soll sich nichts mit meinem Handlanger machen und soll für mich nichts mehr erledigen. Da habe ich da gehockt ohne Klamotten die ganze Zeit, Post habe ich auch keine erhalten. Dann wollte es natürlich von mir einen Schlüssel haben vom Briefkasten vom Haus. Dann habe ich gesagt, ihr Leute, das da geht mir zu weit. Ich habe zum Beispiel meine Post nicht vollständig gekriegt. Mein Privatleben geht euch einen Scheißdreck an und damit ist es dann auch dabei geblieben. Und damit haben die sich dann genauso stur gestellt wie ich. Und dann haben sie gesagt, haben sie Pech gehabt. So, da hocken sie hier drin ohne alles. Jo. Hm. Naja, ich durfte mich waschen, ich durfte die Kleidung waschen, also insofern kann ich mich nicht beschweren, ne? Jo. Sind Sie denn zurzeit immer noch auf der Flucht? Nee, im Moment bin ich jetzt zu Hause, bin also ganz regulär zu Hause und musste halt immer wieder feststellen, dass es scheinbar mal wieder am Haus dran war. Naja, man gewöhnt sich so nicht dran, ne? Wie sind Sie denn telefonisch erreichbar? Auf der Telefonnummer und ich habe auch ein Handy, mein letztes Handy ist auch gestohlen worden, weil sie mir das Auto aufgebrochen haben. Jo, meine Telefonnummer ist die 06805 39 36 944. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, die ist claudia-care, also ich buchstabiere es mal, claudia mit C minus S-C-K-A-E-R @t-online.de. Wie haben Sie meine Internetseite gefunden? Mehrfach habe ich heute da auf Seiten von Ihnen rumgeschwört. Weil ich mir da irgendwie versucht habe, per Internet irgendwie Hilfe zu bekommen und zu erreichen, um irgendwie einen Kontakt zu den Kindern zu bekommen. Hier wird ja wirklich alles blockiert, ne? Ich sage, wenn Gedanken töten könnten, würde hier manch einer nicht mehr leben, sondern vielen Richtern. Und ja, man blättert sich so durch, ne? Warum sind denn überhaupt die Kinder weg? Ich habe keine Kinder mehr. Zwei sind entführt worden von den Eltern meines Mannes. Das war am 12. Mai 2010. Und dann wurden zwei Kinder entführt am 30.05.2010 durch die Polizei. Und deswegen habe ich dann auch das Problem gehabt, obwohl es die Polizeiberichte gibt, dass mir man dann den Wahnsinn unterstellt hat, was natürlich nicht Aufgabe ist und es ist halt eben auch nicht Aufgabe der Polizei, Kinder zu entführen. Aber seit dieser Zeit habe ich keine Kinder mehr. Und ich habe keinen Kontakt, obwohl ich einen vollstreckbaren Titel habe gegen meinen Mann, weil er keine Auskunft über die Kinder gibt, verfolgt der Richter das nicht. Also das heißt, mein Mann müsste eigentlich im Knast hocken und die Kinder müssten längst bei mir sein. Aber was soll's, ja? Ein Vater, der keine Auskunft über die Kinder gibt, dem müsste längst das Sorgerecht entzogen sein. Aber das passiert hier im Saarland nicht, ne? Hat der Mann denn eine besondere berufliche Stellung? Nee, wie gesagt, er hatte eine Firma in der vierten Generation. Seine Eltern haben da irgendwo Beziehungen zu irgendeinem Richter von der Staatsanwaltschaft und die haben auch Beziehungen zur Polizei und es wird halt eben alles großzügig abgestritten und ich komme in diesem Saarland nicht weiter, ne? Also das Jugendamt ist bestochen, egal was, ne? Also wenn ich meinen Mann beobachtet habe sonntags oder während der Woche und habe ich mal in die Nähe gestellt, wie das so abläuft, wenn er versucht, die Kinder in die Kita zu bekommen, in der ich uns schon verletzt wurde und keinen Schadensersatz bekam und jo, dann streitet ein Jugendamt, das da nicht dabei war, auch noch diese Vorgänge ab. Ne? Da wissen wir, wie weit wir sind von irgendwas, ja. Das ist die wahre Pracht hier im Saarland. Ich bin also wirklich wahnsinnig und schizophren und habe eine Logorrhö und eine Anpassungsstörung, eine Persönlichkeitsstörung und tralala, was Haben weiß Sie ich das alles. schriftlich? Also, ich bin sowas von krank, man glaubt es nicht, ja. Haben Sie das schriftlich? Ja, ich habe seitenweise irgendwelche Nachweise über das, wie ach so krank ich bin, ja. Gibt es denn sogenannte Gutachten, die Sie da zu Hause haben? Ich. Das Beste war jetzt, als ich in der Zeit eigentlich in der Psychiatrie war, hat der Arzt über mich ein Gutachten erstellt, an einem Tag, wo er gar nicht gesprochen hatte. Er war mit mir bei diesem Richter da drin, aber das war gerade alles. Und ich musste dann aus dem Bescheid vom Amtsgericht lesen, dass er mir dann unterstellt hatte, anfänglich also Querulanten waren und Überarbeitung mit Gerichtsschreiben und Fremdgefährdung. Und da ich bei einer auf dem Zimmer war, die im Bett gegessen hat und Salatöl und die Kräuter und das Essen und die Krümel auf dem Bett drauf waren, die hat nachts kein Essen rausgetragen und die hat immer noch Essen aus dem Raum rausgeschleppt, war eine schlimme Stinkerei in dem Zimmer und man konnte dieser Frau nicht beikommen. Ich habe mich über die Zustände beschwert. Hat man dann zu mir gesagt, ja genau, das ist mein Problem. Ich habe eine Anpassungsstörung, weil ich das nicht akzeptieren kann, ja, weil die Pfleger sich um diese Frau nicht gekümmert hatten, ja. Ja, da ist jeden Tag, hat die sich 4 oder 5 Becher mit Kakao und Kaffee mitgenommen und das lief dann so durch den Nachttisch auf dem Boden. Die Putzfrau durfte dann wegwischen und all das Wasser, das oben schon angefangen hat, faulig zu werden, mit Haaren und Krümel drin und alte Joghurt. Ich habe dann mal irgendwann nach einer Woche angefangen, den Nachttisch auszuräumen, weil es nur noch einfach widerlich war. Hab dann mal das Besteck herausgetragen und ja, danach hatte ich dann eine Anpassungsstörung und eine Persönlichkeitsstörung und ich musste das dann von den Richtern vom Landgericht lesen und auch wenn mein Mann sich falsch verhält und auch das Landgericht gegen Bundesgesetze verstößt, hätte ich nichtsdestotrotz in dieser Klinik zu bleiben, ne? Also es ist wunderbar, wie das Landgericht schon schreibt, dass er gegen Bundesgesetze verstoßen. Ich musste dort bleiben, ne? Das war der wahre Wahnsinn, ja. Ich sammle solche Gutachten. Können Sie mir die denn per E-Mail zusenden? Ich würde das ja nicht Auf weiterreichen. jeden Ich habe Fall kann sie. ich Ihnen was zusenden. Das Problem ist jetzt im Moment nur, ich müsste eigentlich eins kennen. Und also ich habe hier ein Multifunktionsgerät, das ist auch gar nicht alt, aber seitdem ich aus der Klinik raus bin, macht das natürlich nichts mehr. Das habe ich mir auch überlegt, mal über Nacht jetzt mal die Software runterzuschmeißen und versuchen, die neu aufzuspielen und zu gucken, ob das Gerät danach wieder funktioniert. Weil das ja natürlich im Einscannen ein bisschen problematisch ist, ne? Also ich krieg das jetzt nicht eingescannt, um es ihnen rüberzuschicken. Und ich kann jetzt nicht kopieren, so, das funktioniert im Moment nicht. Das sind so das Übliche, an das ich mich immer gewöhne, wenn ich nicht zu Hause war, ne? Das ist jedes Mal das Neue, das Gleiche. Das war nie in einer Wohnung, kann überhaupt gar nicht gewesen sein, ne? Das letzte Mal ging mir aufs Telefon nicht, das konnte auch nicht gewesen sein. Nee, aber es war das letzte Mal auch so, dass bei meiner Vorsorgebevollmächtigten und bei meinem Anwalt dann das Telefon auch nicht mehr ging. Die hatten halt so die gleichen Probleme dann gehabt wie ich, ne? Also das ist schon sehr auffallend, ne? Wie viele Gutachten gibt es denn da über Sie? Ach, bei mich gibt es mittlerweile mehr. Es gibt ein schon falsches Erziehungsgutachten. Das ist, dann gibt es Gutachten, da hat man mich einfach ohne Anhörung, ohne Beschluss einfach mit der Polizei abgezogen im Krankenhaus rein in der Klinik. Und ich konnte mich nicht erwehren dagegen. Da stand dann nachher auch der Wahnsinn drin. Dann habe ich mal ein Gegengutachten machen lassen, das existent ist. Und nachdem ich das hatte, hat man mich abermals abgeführt. Auch wiederum ohne Anhörung, ohne Beschluss, ne? Dann hat man mich sogar abgeführt gehabt beim Sozialgericht, weil ich mich da verteidigt hatte, weil man mir kein Hartz IV mehr zahlen wollte, weil ich natürlich mit dem Gerichtstermin schon zweimal die Arbeit verloren hatte. Und obwohl halt eben dann Gericht natürlich waffenfreie Räume sind, hieß es dann nach der Gerichtsverhandlung, wobei ich noch sagen muss, ich hatte mehr Ahnung als die Frau vom Jobcenter und auch der Richter, weil er gemacht hat, er hat Kosten fürs Auto, wenn da Jobcenter zahlen soll, dann hieß es gar nicht zuständig, Rennversicherung zuständig, ne? Ja, draußen wird der Besuch auf mich warten, hat eine voll bewaffnete Polizei mich wieder in die Klinik gebracht, durfte aber am gleichen Tag diese Klinik wieder verlassen, danach habe ich dann noch eine Logorol gehabt, also noch mehr als drauf. Das krautert sich ja so durch das Saarland und jetzt das letzte Gutachten, muss ich sagen, konkret habe ich nicht. Gibt also wirklich Gutachten und bei mir haben die dann gesagt, nachdem ich dann gegen Gutachten hatte, dass das Gegenteil von denen ausgewiesen hatte, haben sie dann zu dem vorherigen Gutachten halt eben nochmal wieder was dazu diktiert. Ist so das Übliche hier, ne? Ich sag mir, ich ärgere mich schon gar nicht mehr drüber. Ich lache mir in Ast und sag mir immer hier, oh ja, wir machen noch eine Unabbringung, machen noch ein Gutachten, ne? Weil es ist immer sehr spaßig dann, ne? Hat man Sie gezwungen, irgendwelche Giftstoffe einzunehmen? Nee, obwohl ich sagen muss, mich hat das jetzt diesmal komischerweise in der Klinik irritiert, obwohl ich eigentlich keine Medikamente bekam. Ich bekam auch keine Massage wegen der Verletzung, bekam aber doch Schmerzmedikamente, weil ich ja doch gekübelt hatte nach der Verletzung durch die Polizei. Habe ich komischerweise als Frau innerhalb von 6 Wochen und 2 Tagen 3-mal Blutung erhalten und habe also diese Phase durchgemacht, weil ich irgendwie versucht habe, meine Post irgendwo in die Klinik reinschmuggeln zu lassen. Dass es mir teilweise gar nicht mehr danach war, irgendwie die zu beantworten. Ich weiß nicht, irgendwo scheinbar zu viel innere Unruhe gehabt oder was, ne? Und konnte mir das eigentlich auch nicht mehr erklären, ne? Besonders einmal kam auch eine da dann bei mir aufs Zimmer, die hat dann auch direkt die Blutung gekriegt. Beim Kaffee machen auf Station, beim Tee machen, konnte man zugucken, da habe ich so gesehen, die machen nichts ins Essen, also ins Trinken rein. Essen kam ansonsten von der Küche. Und da hat mir auch jemand mal erzählt, der in der Küche war, dass die da in der Küche angeblich nichts ins Essen reinmachen, ne? Nichtsdestotrotz bleibt bei mir diesmal irgendwie ein übler Nachgeschmack, ne? Weil es gibt auch welche, die gesagt haben, die Wände haben Ohren und teilweise wusste dann auch der Arzt, was ich so halt eben anderen Patienten gegenüber gesagt habe. Da bin ich nachher auch jetzt, kriegt man irgendwann an zu spinnen, keine Ahnung, auch ein bisschen skeptisch geworden. Und es gibt in verschiedenen Räumen auf dem Gang, gibt es irgendwo relativ in der Nähe vom Boden irgendwelche, ich sag mal, sieht aus wie Lüftungsschlitze. Und ich habe da wirklich so viele Aufenthalte, die ich schon da verbracht hatte, noch nie was mitgekriegt. Und es gab da 2 Abende, da habe ich da wirklich Rauschen rausgehört und war da wirklich also schweinemüd. Und mittlerweile habe ich so wirklich den Eindruck, wenn zu viel Unruhe auf der Station ist und zu viel fremde Patienten, zu viel unterschiedliche, dass da eventuell doch mal was irgendwie durch die Mauern und durch diese Lüftungsschlitze durchkommt. Ne? Ich kann es nicht verweisen. Ne? Und ich möchte auch nicht spinnen, aber ich sag, vielleicht war es nur Zufall, dass ich an diesem Abend müd war. Wie auch immer, ne, ich möchte halt, ich kann halt eben jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ist es so oder nicht, ne? Weil selbst diesen Abend, die Pfleger, bis ich fertig waren, denen irgendwas zu schaffen machte. Ich habe natürlich dann alles, was so ging, an Fenster, wo Kinder im Zimmer war, in Aufenthaltsraum, überall so weit wie es möglich war, irgendwelche Fenster aufgerissen. Ne? Ja, ich meine, was hätte man da sonst noch machen sollen? Ne? Hat man sie irgendwann schon einmal zwangsbehandelt? Ja, ich bin letztes Jahr zwangsbehandelt worden und bis das dann der Richter vom Landgericht kam und hat dem Psychologen das dann untersagt. Da bin ich zwangsbehandelt worden, als man mich direkt die Tür reinbrachte, weil man hat mich einfach beim Familiengericht abgegriffen und hat gesagt, ich dürfte nicht nach Hause gehen, es käme ein Richter. Und dann hat der Richter dann zur Polizei gesagt, auch wieder 6 Mann, voll bewaffnet, bis nur die Zähne, führen Sie diese Frau ab, ich konnte nur noch fragen, warum. Ja, jetzt schildern Sie einmal ganz genau, wie das passiert ist von diesen 6 Mann. Bis zur Zwangsbehandlung, aber in allen Einzelheiten. Ja, dann sind 2 mit ins Krankenhaus und da bin ich da reingekommen, da hat es dann geheißen, ich müsste Medikamente nehmen, wenn ich die nicht Hallo, nehme. Schildern Sie das mal in Einzelheiten, ab dem Moment, angeschnallt, wo diese 6 Leute da mit den Waffen erschienen sind. Bitte? Von dem Familiengericht an schildern. Ja, ich musste dann mit der Polizei mit in die Klinik. Sie sagten doch 6 Leute. Ja, es waren bewaffnet. 6 Polizisten, 2 Gerichtsdiener, es war wirklich wunderbar, ja. Ja, jetzt schildern Sie das einmal ausführlich von diesem Familiengericht bis zur Irrenanstalt. Ja gut, wie gesagt, ich bin beim Gericht die Tür runter, von der ersten Etage, wo Familiengericht ist, wollte die Tür raus, dann haben die Gerichtsdiener zu mir gesagt, ich dürfte nicht gehen, es gäbe noch einen Termin, es wird noch ein Richter kommen, da stand schon die Polizei da, ich durfte also nicht mehr gehen. Und musste dann hoch in die 2. Etage unter Begleitung und dann kam der Richter und gab einen Termin, hat quasi einen Termin gemacht und dann hat er gesagt, ja, ich wäre ja irrenbekloppt und tralala und ich müsste zwangsbehandelt werden, hat zu dem Polizisten gesagt, führen Sie diese Frau ab und dann habe ich nochmal nachgefragt, warum und dann hat es geheißen, der Beschluss geht an die Klinik. Jo, und da bin ich abgeführt worden, da musste ich mit. Hat das Auto am Straßenrand stehen gehabt, meine Handtasche ist noch durchforstet worden, ich hatte noch 30 Euro Schein dabei, die hatte ich danach auch nicht mehr. Und dann bin ich per Polizei, per Krankenwagen dann in die Klinik gebracht worden, also ausreißen war nichts drin, ne. Ich konnte mich ja nicht wehren. Sie waren voll bewaffnet im Gericht, ich konnte nichts machen. Und Gericht ist eine waffenfreie Zone, ne, also ich habe dann auch eine Anzeige gestellt, von der an die Staatsanwaltschaft, da habe ich Besorgnis gehört, ne. Wie ging es denn weiter? Ja, dann habe ich mich 3,5 Wochen da in der Klinik aufgehalten. Habe ich erstmal diese, weil ich dann an der Zwangsfixierung dran vorbeikommen wollte, habe ich diese Medikamente genommen und war dann weggebeamt bis zum nächsten Tag, bekam dann andere. Von denen habe ich dann gekübelt, also nicht nur gekübelt, ich sah nur noch verschwommen durch die Augen, der Körper wurde also ganz schwer, bin also gelaufen wie ein Roboter. Dann ging die Schleimhäute zu, dann bekam ich dann Nasentropfen, ich bekam Nasenblutung, ich bekam Blutung als Frau, bekam keinen Gedanken mehr zusammen und ja, das waren diese Zustände und dann habe ich so gut wie es ging versucht daran vorbeizukommen. Hab dann oftmals denen so einen vorgespielt, ich schluck das Zeug, bin dann ins Zimmer rein und hab's natürlich direkt ausgespuckt, soweit wie es ging, ne? Also ich hätte auch bei dem Termin beim Land mit dem Landrichter, hätte ich gar nicht teilnehmen können, hätte ich das Zeug wirklich geschluckt, ne? Da wäre ich überhaupt gar nicht in der Lage gewesen, ne? Und ich habe halt ein paar Mal gekübelt davon, ich habe ja Kopfweh gekriegt von dem Zeug und das war also alles nicht so die wahre Pracht, ne? War denn irgendetwas Gesundheitliches da dran? Wie Gesundheitliches? Ja, man nennt das ja gesundheitlich, die Psychiatrie. Nee, also damals durfte ich wenig Sport machen und malen. Das war das, was ich damals überhaupt machen durfte in der Zeit. Ansonsten war da gesundheitsmäßig gar nichts. Also war von Heilung nichts zu spüren? Irgendwas ist Angst gelaufen. Also war von Heilung nichts zu spüren? Nee, also absolut gar nichts. War es denn irgendwo eine gesundheitliche Förderung oder gesundheitliche Schädigung? Also eine gesundheitliche Schädigung. Also bestimmt also keine Förderung. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe, nachdem ich nachher zu Hause war, eine ganze Woche, habe ich erstmal gebraucht, um mich davon zu erholen, ne? Und ich muss sagen, 2 Wochen Flucht, 2,5 Wochen Flucht, das war also alles andere als einfach, ne? Weil ich bin also mehrfach der Polizei auf und davon, ne? Mhm. Gab es denn da, irgendein Gutachten, weswegen Sie da hingekommen waren? Ja, da gab es also mehrere Gründe, die da der Richter da angeführt hat. Da stimmt natürlich nichts davon, aber es macht ja nichts. war damals ein großes Blabla, als ich das gelesen habe, habe ich mir an die Augen ausgeholt und habe gedacht, das kann ja wohl nicht ganz wahr sein. Beschwerdenschreiben nutzt bei mir beim Amtsgericht überhaupt gar nichts. Ich muss sagen, ich habe das gestern jetzt gehört, weil ich komme hier bei den Behörden überhaupt gar nicht weit. Ne? Die reagieren auf meine Schreiben nicht. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Da wird am Telefon aufgelegt und wollte mir dann jetzt aber schon mit einer Vertrauensperson von mir eine Betreuung holen. Es war so angedacht von denen, damit ich endlich meine Sache mal durchgesetzt bekäme. Und habe dann gestern von meiner Vorsorgebevollmächtigten und von demjenigen, der die Betreuung machen wollte, dann gehört, dass der jetzige Amtsrichter oder Amtsrichterin, wer auch immer das ist, ja, weil in der Klinik war jemand anderes, als der Beschluss dann unterschrieben wurde. Es ist wirklich fantastisch. Ich habe seit dieser Zeit keine Post mehr gekriegt vom Gericht, ja, wusste also gar nicht, was da abläuft. Habe dann erfahren, ich hätte jetzt angeblich die Betreuung gegenüber von der Person, die das jetzt versucht hat, für mich anzukurbeln, abgelehnt und hätte mich da negativ geäußert. Ich habe keine Post, ich war nicht beim Amtsgericht, also ich weiß von gar nichts, ja. Also ist der Schatz der 100 und da bekommt doch der Anwalt so eine Mitteilung vom Amtsgericht. Also das ist die wahre Pracht, ne? Also ich lebe hier mit Unterstellung, mit irgendwelchen Angaben vom Amtsgericht, wo ich immer sage, wie kommt man dazu, ne? Ich habe heute jetzt gelesen, so einen Beschluss, den ich jetzt per E-Mail von meinem Anwalt erhalten habe. Mir wäre ein Schriftstück am 5.3. zugegangen, wo ich mich innerhalb von 14 Tagen zu äußern sollte, konnte ich nur zurückschreiben, was für ein Schriftstück. Ich habe keins, ja. So viel dazu, ne? Man macht dann irgendwelche Termine auf dem Gericht. Ich habe mich sogar entschuldigt gehabt, dass ich nicht da war, weil ich in der Klinik war. Die Klinik hat was rausgeschickt. Das Gericht hat trotzdem einen Termin gemacht, ohne meine Anwesenheit. Aber ich meine, gut, was soll's. Was kam dabei raus? Bitte? Was kam dabei raus? Also gar nichts stand da drin. Stand nur dann drunter, ich sollte auf das Schreiben vom 5.3. sollte ich jetzt innerhalb von 14 Tagen reagieren und das kann ich nicht, ne? Da stand nur drin, dass ich nicht anwesend war und das war's. Also mir war auf dem Papier nicht zu lesen. Jo. Ja, jetzt soll ich also 100 Meter Abstand zu dem Haus halten, wo mein Ex-Mann wohnt. Ja gut, das können die mir, können sie vom Papier ist Geduld, ist mir egal, was sie draufschreiben, das ist mir hoch wie breit. Ja. Können Sie dem Ex-Mann in irgendwelche Beziehungen nachweisen, zu Behörden oder sonst wie etwas? Nee, man merkt halt eben nur aus den Schriftstücken, wie gesagt, das Jugendamt unterhält sich nicht mit mir und streitet Dinge ab, die ich per Auge beobachtet habe, wo das Jugendamt mit dabei war. Ne? Das ist also Fellefanz und wenn ich also bei Gericht meine Beisätze nicht erhalte und noch nicht reden darf, wie gesagt, was einfach bei mir jetzt der Fall war, ne, dann merkt man ja, dass es mit Recht also nichts mehr zu tun hat, ne? Man hat also angeblich meine Akten beachtet und bearbeitet, was man natürlich überhaupt gar nicht gemacht hat, ne? Deswegen, da ist überhaupt gar nichts beachtet worden und wie gesagt, Gehörsrüge ist noch nicht bearbeitet und obwohl es gerichtlich nur einen Monat Zeit lassen darf, sind 3 Monate ins Land gegangen. Also das ist hier im Saarland sowas von Verfahren, sowas von daneben, das ist, ja, was will man noch dazu sagen, ne? Sie sagten ja vorhin, Sie hätten da so Beziehungen zur Polizei oder zu Gerichten wahrgenommen. Ja, also so mein Mann muss da, also mein Ex-Mann, also das heißt, seine Eltern haben da irgendwelche Beziehungen, ne? Weil die haben mir damals aus das Auto gestohlen, das habe ich 2 Monate nicht gehabt, und hat die Polizei dann in den Bericht reingeschrieben, dass ich von denen mein Fahrzeug zurückerhalten hatte, was auch nicht der Fall war, ne? Und da stehen, also wenn es Polizeiberichte gab, die bekam ich dann auch nur vom Revisionsanwalt, glücklicherweise dann auch ungefälscht und ungeschwärzt. Und da sind also Polizeiberichte drin. Da ist einfach nichts Wahres dran, ne? Da, die Dinger sind haltlos, da wird gebogen und gemacht und ja, das ist halt eben dann immer so, wie jetzt, weil ich halt eben auch Widerstand gegen die Polizei geleistet haben, als sie mich abtransportieren wollten. Es war nicht der Fall, ne? Also ich habe denen wirklich den Gummimenschen gegeben und habe überhaupt gar keinen Widerstand geleistet. Und schon drin, ich hätte Widerstand geleistet. Das ist also Schwachsinn, ne? Ja, man macht ein Geschäft damit, dass man den Schaden anderer noch verschlimmert. Genau. Und das wird bei mir versucht, jetzt wird das, weil ich ja mich per Augenschein von Kindern, von deren Wohl überzeugen wollte, wird mir jetzt quasi als Gewalttat ausgelegt, so dass die Kinder das Recht nicht mehr sehen kann. Also es ist Schwachsinn, ne? Was das eine mit dem anderen zu tun hat, verstehe ich zwar nicht, aber es macht nichts, es wird dann so einfach mal ausgelegt von einem Jugendamt, das mit mir keine Gespräche führt, ne? Aber das läuft dann einfach, ne? Mein Mann geht da zum Jugendamt, erzählt ihnen sonst irgendwas und Papier ist dann geduldig, ne? Man könnte sich, wenn es nicht so traurig wäre, einen Ast drüber lachen. Also ich kann mir da noch einen Ast drüber lachen. Macht Ihr Anwalt bei dem Ganzen noch mit? Im Moment macht er noch mit. Ich muss sagen, ich habe auch letztes Jahr das Problem gehabt, dass es auf einmal hieß, dass ich meinen Anwalt nicht haben möchte, weil ich da wirklich beim Landgericht saß mit der Anwältin, die ich früher mal im Familienrecht hatte und die dann auch zu dem Richter vom Landgericht gesagt hat, sie wissen nicht, wo sie mit mir dran wäre. Ne? Und ist mir dann noch ins Knie gesprungen und alle Verfahren, die, ja, das Telefon sollte dann abgehört werden, weil die es sogar wollte und der Richter und tralala, die haben also wirklich Klügel mit mir da getrieben. Ne? Und die ist mir dann noch ins Knie geflogen, also irgendwo, da ich auch noch zum Teil bestraft wurde, wo jetzt der Anwalt natürlich irgendwo das Problem hat, das Ganze irgendwie wieder irgendwo auf die Beine zu bringen, damit das irgendwo rückgängig gemacht wird. Wie gesagt, es ist, für mich hat es noch den Eindruck gehabt, dass die wirklich gekauft wurde. Ne? Sind Sie noch berufstätig? Derzeit natürlich nicht. Ich bin seit ein paar Tagen erst wieder aus der Klinik. Ich bin Donnerstagabend aus der Klinik gekommen. Mhm. Wie oft waren Sie in so einer sogenannten Klinik? Ja, ich war mittlerweile fünfmal. Fünfmal. Und wie ging es den anderen Menschen dort? Es gab eine, die hat sich auch bei dem Psychologen darüber beschwert und hat ihn auch darauf angesprochen, wie es dazu gekommen wäre, dass er ein Gutachten über sie erstellt hatte, weil sie wollte mit ihm ein Gespräch und hat keins erhalten, ja. Und musste dann halt eben auch aus dem Beschluss lesen, dass er ein Gutachten erstellt hat aufgrund eines Gespräches. Ich bekam nur mit, dass diese Frau sich eigentlich beschweren wollte und ihn angesprochen hatte. Und da es dann noch Umlegungen gab, bekam ich nicht mehr mit. Und dann dachte ich eigentlich auch, sie wäre verlegt worden. Und am nächsten Tag habe ich dann im Speisesaal das Tablett mit ihrem Namen gefunden. Und habe aufgrund dessen mal alle Zimmer abgeklappert und habe sie dann im anderen Zimmer gefunden im Bett und da lag sie dann wirklich weggebeamt in ihrem Erbrochenen. Ne? Mir hat er nur zu mir gesagt, dann kommt bei mir dann noch eine Erinnerung zum Gedächtnislücke dazu. Ich könnte mich ja nur nicht daran erinnern, dass er mit mir ein Gespräch geführt hatte. Ne? Obwohl ich ja, wie gesagt, noch zwei Tage drauf das Gespräch abgelehnt hatte mit ihm. Ne? Das sind einfach solche Dinge, da krabbelt's. Es waren diesmal sehr viele Leute da, die nach Medikamenteneinnahmen urplötzlich mit sich selbst, mit zweiten und dritten Personen gesprochen haben, die ganze Dreierkonferenzen geführt hatten und ich dachte eher so, die Leute würden vielleicht irgendwie telefonieren, ne? Bis ich dann festgestellt hatte, es ist nicht so und also da bekam jede Menge Leute irgendein Medikament, dass die wirklich irgendwie angefangen haben, geistesgestört zu werden. Am Rad zu drehen und auf einmal irgendwie rumzureden, ja. Also geistesgestört wurden. Ja, genau. Und die Leute, der Zustand von Leuten wurde eigentlich schlimmer, als sie da drin waren, als sie die Tür reinkamen. Und das hat, fand ich, ist unbedingt wirklich normal, ne? Gab es denn Leute, die auch aus irgendwelchen sonderbaren Gründen da eingebracht wurden? Ja, kurz, einer war da, der hat halt eben irgendwann früher schon mal am Rad gedreht gehabt und angeblich ist er genötigt worden von Motorradfahrern und ein paar anderen Leuten und hat sich dann an die Polizei gewandt, um sich da bei der Polizei über diese Leute zu beschweren. Und da, wie gesagt, früher auch mal in der Klinik war, haben sie den da hochgebracht und ist halt eben vollgepumpt worden. Er wurde dann abends telefonieren, weil er da auch nicht mehr durfte, ne? Und es wird halt eben dann dementsprechend mit einem umgegangen, weil ist ja dann ein entmündigter Mensch, man darf nicht telefonieren, man darf kann dies, kann jenes, nichts mehr und muss all das verfolgen, was die einem halt eben so verklickern, ne? Und das war bei mir halt eben auch der Fall und ich muss sagen, ein paar Tage bevor ich diese geschlossene Station verlassen hatte, war bei mir zum Beispiel der Fall, als ich dann abends ins Bett gehen wollte, kam die Pfleger rein beim Umziehen, was ich eigentlich vorher auch nicht hatte, es waren zwei Tage. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch am Umziehen, wollte ins Bett gehen und einmal hieß es dann noch im Kommandoton schlafen. Und ich dachte, ich gebe euch gerade was für Schlafen. Habe ich nochmal angezogen, bin eine Zigarette rauchen gegangen und So, bin dann halt eben danach nochmal zurück ins Bett und kaum, dass ich im Bett gelegen habe, kamen die wieder und haben mich nochmal nachkontrolliert. Also irgendwo bin ich mir da schon sehr blöd vorgekommen. Und dann war es Donnerstag, da sollte irgendwie ein Telefonat für mich gekommen sein und irgendwie war ich auf Toilette angeblich, hat man mich nicht gefunden. Auf einmal hat es dann geheißen, ja, ich soll mich in Zukunft an abmelden, wenn ich auf Toilette gehe, ja. War mir dann auch zu blöd und an dem Tag, als der Gutachter da war, war ich ja auch im Gutachter mit dem Gespräch. Dann sollte ein Gespräch kommen mit dem Klinikleiter, bin ich auch nur auf Toilette gegangen und wie gesagt, da halt eben auch dann, da stehen die, da waren die schon mit dem Schlüssel an der Tür dran, um mich dann von der Toilette runterzuholen. Dann habe ich gesagt, Moment, ich bin mal auf Toilette, ja. Also irgendwo, wenn man da sitzt, man irgendwo muss es noch seine Zeit kriegt, um mal ein Pipi zu machen, das fand ich schon arg krass, dass ich da schon den Schlüssel in der Tür hören musste, ne. Also das fand ich irgendwo, warum auch immer, ja, also nicht so wirklich in Ordnung, ne. Ansonsten bin ich wirklich klargekommen, ne. Die Pfleger waren ansonsten dankbar, wenn ich ihnen irgendwas gesagt habe, wenn die Zustände nicht so waren, wie es gesollt hatte, ne. Gab ja wirklich genug, die dann irgendwo auch mal unter sich gemacht haben oder die immer aggressiv wurden oder die wirklich total im Rad gedreht haben, die das Essensbesteck von abgelegt haben und wieder zurückgesteckt haben. Also das, da ist so vieles, wenn man auf so einer Station ist, ist die Ware Pracht, ne. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich nachher in der, glaube ich, letzte halbe Woche da auch gar nicht mehr für interessiert, wer da an neue Zugänge kam und wer wieder runter ist. An einem Abend war, 19 Uhr war alles dunkel auf dieser Station und auf einmal saßen lauter fremde Leute da, die ich kannte, waren weg und irgendwann habe ich mir gedacht, ist es dann auf dieser Station noch wirklich irgendwann mal zu viel geworden, ne? Dann habe ich gedacht, nee, dann lieber ins Zimmer zurückziehen, lesen und das war's, ne? Also bei mir sind die Ärzte auch nicht mehr weitergekommen, ne? Die sind an mir vorbei und konnten mir dann irgendwas am Kopf hauen und so, ne? Aber mir war das dann halt irgendwo alles zu blöd, ja? Fürs immer Medikamente, und ich sagte, nein, danke, Visite, nein, danke und... Klar, wenn sie irgendwie versucht haben, mir irgendwas anzuhängen, weil sie ja keine Visite machen konnten, dann durch irgendwelche blöde Bemerkungen auf dem Gang und ja, waren wir dann stellenweise halt eben auch zu blöd, ne? Ja, also mit mir sind die diesmal gar nicht weitergekommen, da konnten sich die Zähne ausbeißen, ne? Habe ich auch gesagt, da muss er erstmal von meiner Psychologin das Hausverbot aufheben, weil bei meinem letzten Aufenthalt dort kam die und wollte mich halt eben mit aus der Klinik nehmen, weil die hat eine Vorsorgevollmacht, die hätte mich ja gar nicht behalten dürfen. Hat halt eben die Klinik nicht interessiert und als sie da war, hat er die Polizei angerufen, hat ihr ein Hausverbot erteilt und dann musste sie mit der Polizei das Haus verlassen, ne? Und ich weiß nicht, ob er das diesmal dann aufgehoben hat, weil ich gesagt habe, ich führe mit ihm keine Gespräche, wenn dann nur mit ihr, ne? Und aber was da auch immer rauskommt, keine Ahnung, in Akten, eigentlich eine Patientenakte habe ich auch keine erhalten. Die wollte ich zwar haben, ist hochheilig versprochen worden, aber es ist nichts passiert, ne? Ich habe natürlich eine Beschwerde an die Ärztekammer geschrieben. Also einmal hatten wir den Fall, da lag auch ein Mann in einem Zimmer, wo zwei Frauen drin waren. Das war dann auch sehr, man hat ihn aber danach für die Nacht dann rausgelegt, war für die Frauen dann auch etwas verwunderlich, ne? Ja, das sind halt eben alles so Dinge, die in der Psychiatrie passieren, ne? Gab's Todesfälle? Also zumindest mal nicht da auf der Station, auf der ich war. Natürlich muss ich sagen, in der Zeit sind Leichenwagen weggefahren, weil die zwar direkt so die Ansicht vorne aus dem Fenster raus vom Speisesaal, konnte man das immer mitbekommen, wenn die Wagen gefahren sind. Da die natürlich auch eine Geriatrie haben, werden natürlich da sehr wahrscheinlich Leute abgefahren, ne? Weil die haben natürlich auch die Fälle, wo Leute krebskrank sind und chemisch behandelt werden. Und ich meine, gut, muss ich einfach dazu sagen, die werden gerne hier in diesem Umfeld dann zum Sterben in diese Klinik gebracht, ne? Ja. Damit in anderen Kliniken die Sterbefälle nicht so hoch sind. Ja. Also ein paar Mal habe ich da auch einen Leichenwagen gesehen, ne? Wie alt sind die Kinder jetzt? 6, 5 und 3 Jahre alt. So, man muss einfach sagen, die Kinder waren 10 Monate alt, die Polizei kam, hat die Kinder entführt, mir ist die Muttermilch weggelaufen, meine Eltern waren mit dabei, sie haben das mitbekommen. Meine Eltern durften keine Zeugenaussagen machen. Meine Eltern haben zwar das Problem gehabt, dass sie mit im Gerichtssaal waren, also mit bei Gericht waren und im Gerichtssaal nicht mit rein durften. Ihre Zeugenaussagen sind nicht aufgenommen worden und es fehlt halt eben alles da mit drin. Das ist, ich bis aufs Arbeitsgericht im Saarland alle Gerichte drin, also ich habe wirklich das Verwaltungsgericht drin, über Amtsgericht, Sozialgericht, Oberlandesgericht, die Staatsanwaltschaft, es ist wirklich alles drin. Ich habe auch die Ministerien alle drin, plus die Staatskanzlei. Es hängt alles mit drin, ne? Und es arbeitet niemand etwas für mich und meine Briefe werden auch nicht mal beantwortet. Haben Sie selbst früher mal eine politische Partei gewählt? Ob ich eine politische Partei gewählt habe? Ja, haben Sie irgendwann einmal eine politische Partei gewählt? Ja. Welche? Die vertritt mich jetzt aber auch nicht, SPD. Ja, warum? Wir haben hier eine Anke Rehlinger, die hat hier mal gerade mal wieder in den Psychiatrien aufgerüstet. Die ist für die Zwangsbehandlung von Leuten, wenn sie die Tür reinkommen in der Psychiatrie. Sie setzt sich also sehr stark dafür ein, dass so Leute verschwinden, muss ich einfach mal sagen. Die hat mal Forensik aufgerüstet, im Knast, im Jugendknast aufgerüstet. Sie ist auch mithin eine der Betreiberinnen, die Eltern und Kinder trennt. Und die das positiv findet. Jo. Das ist unsere Justizministerin hier im Saarland. Also sie berichtet, die, weil die letzten Monate da drin waren, wo sie mal aufgerüstet haben, es ist der blanke Horror. Und die hat sich ja jetzt auch eingesetzt, dass dieses Gesetz da durchgesetzt wird. Sie hat das begrüßt, dass die Leute wieder zwangsmedikamentiert werden dürfen. Hip, hip, hurra, ja. Ja, warum haben Sie damals SPD gewählt? Ich hatte mal irgendwann einen schwarzen Schmierbacken-Arbeitgeber und habe gedacht, okay, bin danach halt eben dann damals da mal eingetreten, ja, und habe gedacht, okay, ich wollte die Welt verändern und habe festgestellt, dass ich mit meinem Wissen können, dass ich hatte nicht allzu weit kam, habe gedacht, okay, die Posten überlasse ich dann den Leuten, die studiert haben, die sich da also besser auskennen und habe mich dann irgendwann mal zurückgezogen. Ja gut, wollte eigentlich mal selber in meinem Leben eine bessere Schulbildung bekommen, habe ich auch nicht geschafft, weil einfach die Lücken aus der Vergangenheit so groß waren und ich das einfach nicht gepackt hatte. Gut, dann später habe ich halt eben die Kinder gekriegt und ja, dann läuft das Ganze natürlich sowieso alles nicht so rund. Ne? Da hat man daheim die Baustelle gehabt. Ich musste in der Firma von meinem Mann unentgeltlich mitarbeiten, habe den Haushalt und die Kinder an mir hängen gehabt und da war ich also alles andere als munter, sondern nur noch Rapskader. Wenn man also nachts vier Kinder füttert und am nächsten Tag direkt mit aufstehen muss und muss arbeiten, man ist einfach rund, ne? Muss ich einfach sagen, also irgendwo bin auch nur ich ein Mensch, ne? Hatten Sie damals schon einen Ärger, als Sie diese Partei gewählt hatten? Nö, ich habe, wie gesagt, der sonst keinen Ärger hatte, hatte den falschen Mann. Das ist mein einziges Problem, was ich habe. Also ich habe einen Job gehabt, ich habe gut verdient, ne? Und den ich dann gekündigt hatte, ne? Was machen Sie jetzt den ganzen Tag? Ach, heute habe ich das mal im Internet gelesen, weil ich muss sagen, gut, Donnerstag, Freitag zu Hause sein, war jetzt für mich erstmal da aus der Klinik rauskommen. Hauskalt, Tür mal wieder auf, man kann sich halt eben nur wundern, wenn man nach Hause kommt, ne? Ist es keiner da, ist es kalt, ja, man kommt dann so ja, in das Haus der Erinnerung zurück, dass zur Zwangsvollstreckung ansteht und ist natürlich dann auch nicht so, es war vom Ei, dann habe ich freitags wieder versucht, mich mit den Behörden in Verbindung zu setzen, wo ich da auch nicht weiterkam und was natürlich nicht gerade unbedingt meine Moral gehoben hat, sondern ja, Freitagabend hatte ich eigentlich eher das Gefühl, ich müsste mich also mal umbringen und habe gedacht, nee, okay, die Kinder werden älter, das werden sie mir auch nicht verzeihen, hilft den Kindern auch nicht weiter. Das war das Einzige, was mich dann letztendlich nicht dazu bewegt hatte. Ich muss sagen, der Ausschuss von meinem Auto war bei meinen Eltern und ich bin den an diesem Tag nicht abholen gegangen, denn ich habe wirklich die Vermutung gehabt, wenn ich den abgeholt hätte, ich glaube, ich hätte mich nachher mit dem Auto umgebracht, muss ich jetzt ganz einfach sagen. Und ich habe gedacht, nur die Tür rausgehen, wenn ich die Tür rausgehe, ist es zu spät, ne? Also irgendwo musste ich mir dann auch mal irgendwo meine Grenze setzen, ne? Das hat mir ja also wirklich dann in dem Augenblick auch nicht zu schaffen gemacht, ne? Kennen Sie andere Menschen im Saarland, die auch geschädigt worden sind? Durch die Psychiatrie, ja gut, Kinderrecht ist hier im Saarland ein wahnsinniges Problem. Die Entscheidung des OLG ist hier im Saarland nicht nachvollziehbar. Gibt also mehrere Eltern, die auch Probleme haben. Kennen Sie Privatmenschen, die auch geschädigt worden sind im Saarland? Ja gut, in der Psychiatrie gibt es viele, die geschädigt werden. Ich habe das letzte Mal war der Verbund in der Klinik eigentlich noch besser, weil sich dann ab und zu mal einer nach außen gewandt hat an den Verein der Psychiatrieerfahrenen. Und mit denen wir also Zettel unter der Tür durchgeschoben haben, dass wir gegen GH-Beschlüsse verstoßen, weil sie uns zwangsfixiert hatten. Und da bekamen zwei Liter Zwangsmedikamente, einer bekam davon einem Rattengift. Und weil wir halt eben eine Sitzblockade gemacht haben, das wollten sie halt eben nicht auf der Station. Da ging es also mehr rund. Und diesmal waren die Leute nicht dazu zu bewegen, zu sagen, kommen wir hier rauf und uns zusammen, wir beschweren uns mal gemeinsam. Es wollte dann keiner machen, da waren genug Leute drunter, sie wollten ihren Namen nicht rausgeben. Es war also definitiv nicht machbar. Und die medikamentiert waren, die waren so neben Schuss, mit denen war sowieso nichts zum Anfangen. Ich möchte wissen, ob Sie mit Leuten privat Kontakt haben im Saarland. Ja, derzeit nicht. Also es gab Leute, mit denen ich also hier und da Kontakt hatte, halt eben auch mal per Telefon, bei denen die Fälle anders gelagert waren. Ne? Ja, wo ich, ja, aber ansonsten, also derzeit habe ich jetzt gerade keine Kontakte mehr. Ja, es gibt welche, ich kenne welche. Gucken Sie mal auf der Webseite kriminalstaat.de. Mhm. Polizei im Saarland mit automatischen Waffen unterwegs. Gut, das war jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall. Also ich war dann unversehrt. Ich habe eigentlich Glück gehabt, dass als ich die Verstärkung gerufen hatte, jemand dabei war, den ich halt eben auch schon mehrere Ausfertigungen mal rübergeschickt hatte. Und dann habe ich gesagt, ich stehe hier auf, wenn mir Gewaltfreiheit zugesichert wird, weil ich habe keine Gewalt getan. Und als der mich dann da liegen gesehen hat, wurde mir dann auch die weitere Gewaltfreiheit von der Polizei dann zugesichert. Ne? Und damit war es dann mit diesem aggressiven Polizisten vorbei. Der ging auch nach einer ganzen Zeit, war ich aus der Psychiatrie raus. Ich denke mal, da wird natürlich der Psychologe auch was dem gegenüber mal gesagt haben. Ja, ist halt einfach mal so, ne? Ja, ich mache halt eben hier wirklich jetzt genug mit seit 3 Jahren. Das ist die wahre Pracht. Wenn es so traurig wäre, könnte ich drüber lachen. Also manchmal muss man drüber lachen, was irgendwo auf dem Papier steht, ne? Da bleibt einem erst nichts anderes mehr. Wann können Sie Ihren Scanner denn ausprobieren? Bitte? Ob ich was ausprobieren kann? Scanner. Das will ich dann sehr wahrscheinlich morgen früh in frühen Morgenstunden machen, weil ich werde jetzt mal gleich anfangen, die Software hier runterzuschmeißen, um danach zu gucken und sie wieder neu aufzuspielen und es runterschmeißen. Das dauert hier immer Stunden irgendwo, merkwürdigerweise, aber naja, gut. Ja, ich brauche diese Gutachten zum Vergleich. Ich kann dann meist leicht nachweisen, dass das Quatsch ist, was da drin steht. Ich kenne viele Gutachten, aber ich kenne kein Gutachten, wo ein Mensch für gesund geschrieben worden ist. Ein solches psychiatrisches Gutachten habe ich nie gesehen. Das ist mir klar. Nee, gesund geschrieben wird man auch nicht von denen. Ich bin jetzt mal gespannt, weil der Gutachter, der wie gesagt da war, mit dem bin ich eigentlich einigermaßen hingekommen. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt bei diesem Gutachter einen Termin ausgemacht, ne? Okay, ich meine, Psychologen sind immer mit Vorsicht zu genießen, ne? Ich werde es mir mal versuchen zu trauen, ne? Weil ich wollte wirklich mal testen, ob er da irgendwo wirklich mal in die Richtung was macht, weil es ist für die Kinder schädlich, es ist für mich schädlich, es ist eine seelische Gewalt, die uns gegenüber ausgeübt wird. Und man weiß ja, dass 77% dieser Kinder dann im Jugendknast landen und dann auch später in der Psychiatrie. Ob der da wirklich irgendwo was dagegen macht, das wollte ich jetzt einfach wirklich mal testen, ob er da irgendwo was machen kann, um mich dann wirklich in den Kontakt zu bringen, was er jetzt eigentlich von der Psychiatrie, wo ich untergebracht war, gefordert hat. Tja, ich sag, mehr als testen kann man halt eben nicht, ne? Mhm. Ich sag, es ist natürlich immer eine gefährliche Sache, weil ich muss sagen, Man weiß ja nie, wie ehrlich es dann gibt, wenn man den nochmal trifft, ne? Weil der Psychologe, bei dem ich jetzt da, der eigentlich für mich zuständig gewesen wäre auf der Station, der hat mir wirklich das Wort im Mund rumgedreht, ne? Und man sagt, ja, wir sind jetzt hier, die alles falsch machen und tralala und hat mir aber versucht, mehrfach irgendwelche Sachen in den Mund reinzulegen. Da habe ich gesagt, das haben Sie gesagt, nicht ich. Und habe ich nicht gesagt. Und da musste ich wirklich also schwer aufpassen. Das war, was der mit mir angestellt hatte, das war schwer zu verdauen, ne? Da war dann wirklich bei mir irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, bis dahin und das war's und jetzt mache ich nicht mehr mit, ne? Da habe ich gesagt, von mir gibt es kein Wort mehr. So, weil er dann also mich da reingedrängt hat in diesem Punkt, ja, ich bin fremdgefährdet. Dann habe ich gesagt, ja, wo bin ich dann fremdgefährdet? Ah ja, und Wahnsinn und tralala. Habe ich gesagt, jo, habe ich gesagt, ne, habe ich gesagt, okay, habe ich gesagt, das habt ihr geschrieben, habe ich gesagt, euer Papier ist geduldig und was ihr schreibt, das ist mir auch egal, von mir aus könnt ihr sonst was aufs Papier schreiben, das interessiert mich einfach nicht, ne? Und also sie haben dann gemerkt, sie sind bei mir einfach nicht weitergekommen, ne? Ja, ich habe mich wirklich, was das angeht, dann auf Stur gestellt, ne? Und dann hat meine Vorsorgebevollmächtigte gesagt, naja gut, okay, 11833, die sind die Auskunftspflichten, die irgendwann nicht mehr sagen, ne? Aber ja, aber mir ist einfach nichts anderes mehr übrig geblieben, weil mir einfach das Wort, egal wie im Mund rumgedreht wurde, anders interpretiert wurde. Und da war ich am Punkt, da konnte ich einfach nicht mehr mithalten. Muss ich einfach sagen, das Niveau habe ich einfach nicht. Das war mir dann wirklich ein Stück zu hoch. Da, ich konnte einfach nicht mehr. Ich muss sagen, gut, okay, da, ja, okay, die kriegen einen an Kragen, ne, wenn sie wollen, ne? Um irgendwo von einem eine Aussage zu bekommen, also das war für mich, es ging einfach nicht mehr, ne? Gar nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache gar nichts mehr mit euch. Habe ich gesagt, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Habe ich gesagt, nach 6 Wochen marschiere ich hier raus und das war's. Also haben Ihnen die ganzen Unterbringungen niemals irgendetwas Gesundes gebracht, sondern nur eine gesundheitliche Schädigung? Ich habe diesmal dreimal Blutung gehabt als Frau, wo ich einfach mich gefragt habe, wo die herkommen, ja. Ich habe Wasser in den Füßen bekommen, weil ich keine Bewegung hatte und ich bekam nicht genug Sauerstoff, also diese Luft aus der Station. Vereinzelt waren die Fenster halt eben dann auch nur gekippt, also wirklich vereinzelt. Stellenweise von Luft auf dieser Station, dass sie denken, sie hätten in den Güllehaufen gegriffen. Ja, ne? Das sind halt irgendwo sehr unmenschliche Zustände und halt eben die totale Entmündigung war halt eben so, wenn man von den Pflegern was wollte, dann ja, jetzt nicht und das stört und dann später hat es dann auch gestört und dann waren sie in der Besprechung. Ist halt eben das Problem, wenn man morgens einen Anwalt anrufen wollte, dann durfte man abends anrufen, wenn der Anwalt nicht mehr gearbeitet hat, ne? So viel dazu, ne? Das ist halt irgendwo Entmündigung pur und wenn die etwas von einem wollten und dann sollte man direkt und sofort springen, ne? Ja gut, ich brauchte damit zu springen, weil ich habe da wirklich alles verweigert. Ich meine, ich habe dann am Anfang hatte ich halt eben auch Blutung gekriegt, als ich da drin war und eingesperrt war, weil ich das ja gewohnt war, normalerweise mich zu bewegen. Hatte dann auch Blutdruck gehabt, 160, 110, also die ersten 1,5 Wochen. Und danach hat sich dann ist er dann langsam nach unten gegangen, sodass ich auch nachher Normalzustände wieder hatte, als ich die Klinik verlassen hatte. Ne? Aber das ist, war halt irgendwo über die Zeitdauer, habe ich das einfach mal dann, der Körper muss ja erstmal dran gewöhnen. Ne? Jo, gut, man muss halt eben 4 Mal am Tag essen und wenn man halt gegessen hatte, obwohl ich halt wirklich dick und kräftig bin, dass man natürlich zugenommen habe, ist ja immer so gewogen worden, ja, wenn man nicht isst und dann gibt es die Infusion und da hat man natürlich immer wieder Angst gehabt, ne? Wenn man das ja besser als gar nichts essen ist, dann jeder da zumindest mal ein bisschen was zu essen und ja. Also ist von allem nichts anderes übrig geblieben als Erinnerungen des Schreckens Entschuldigung, und ja. Schädigung der Gesundheit. Ist das wirklich so? Also unter Druck setzen. Ne? Also ich werde immer wieder unter Druck gesetzt. Wird immer wieder gefragt, ob ich Medikamente nehme. Da habe ich denen geschrieben, dass ich diese Nachfragen dann als Druck ansehe und das nicht möchte. Das habe ich denen dann immer so beim Stationszimmer durch die Glasscheibe geschmissen, habe gedacht, zieht mich hin rum, ja. Und dann sind sie immer wieder gekommen, ja, sie müssen ja die Visite immer wieder anbieten und sie müssen ja eine Blutkontrolle anbieten, immer wieder Blutentnahme. Da habe ich gesagt, also das ist Körperverletzung, habe ich gesagt, geht, ja. Da sind sie bei mir nicht weit gekommen. Also Blutdruck habe ich messen lassen und Puls und das war's dann auch, ne? Oder mich dann halt immer auf die Waage stellen lassen, ne? Jo, aber mehr habe ich da dann nicht mitgemacht, ne? Möchten Sie das veröffentlichen? Bitte? Möchten Sie das veröffentlichen? Ich würde sowas auch schon mal veröffentlichen, ja. Was wir jetzt besprochen haben? Ja. Über mich findet man auch mittlerweile einen Artikel, wenn man das nachsieht, also Claudia's Care Psychiatrie, weil meine Vorsorgebevollmächtigte auch was geschrieben hat, in der Zeit, wo ich da drin war. Ja. Wie viele Seiten haben Ihre Gutachten? Das kommt ganz drauf an. Es gibt welche, die haben 60 Seiten, es gibt welche, die haben weniger. Da ist alles mit von der Partie. Können Sie die vielleicht auch mit einem Fotoapparat abknipsen? Jetzt kommt das Problem, ich habe keine Digitalkamera. Für sowas habe ich leider kein Geld. Ja, dann praktizieren Sie das mal morgen mit dem Programm neu aufspielen. Genau. Damit das wieder mit dem Scannen funktioniert. Dann können Sie sich ja wieder melden. Ja, ich müsste das mit dem, will ich jetzt mal gleich machen, noch versuchen, meinem Anwalt eine Mail zu schreiben, um mal nachzuhören, wer denn jetzt dieses allerneueste Gutachten da hat. Weil das wird mich jetzt immer auch interessieren, was da drin steht, obwohl dieser Gutachter sehr fair war, ne? Also er hat mir wirklich vorgelesen, was er an und jetzt über mich gemacht hat, ne? Also, das scheint mir jemand zu sein, der wirklich sehr fair ist, ne? Und deswegen wollte ich ihn jetzt halt eben wirklich mal antesten, ne? Scheinbar der Einzige, der sich so in dem Sinne im Saarland scheinbar einsetzt, ne? Weil hier habe ich ansonsten niemanden so gefunden, ne? Es kommt darauf an, wer der Auftraggeber ist. Genau. Das Schönste war ja, dass dieser befangene Richter vom Familiengericht das einen Auftrag gegeben hatte, ne? Und deswegen wollte ich da am Anfang überhaupt gar nicht mitmachen und wollte natürlich die Aussage verweigern. Habe direkt gesagt, Artikel 2 Grundgesetz, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ne? Dann hat er gemeint, okay, dann wären wir natürlich schnell fertig, aber er wollte mir dann helfen. Ne? Und gut, nachdem er mir gesagt hat, dass er zum Beispiel im Fliedner Krankenhaus in Neunkirchen es da keine geschlossenen Stationen mehr gibt und das halt eben da gibt, wo ich halt eben untergebracht war, und er hat eben meine negativen Erfahrungen wissen wollte, bin ich dann doch mit ihm dann ins Gespräch gegangen, ne? Obwohl er eigentlich über die Landeshauptstadt kam, den Beschluss habe ich auch nicht gesehen, muss irgendwo dieser Beschluss irgendwie existent sein, obwohl die Landeshauptstadt Saarbrücken für mich nicht zuständig ist. Jo, und dann habe ich gedacht, naja gut, der wird wohl auch gemerkt haben, dass da wohl vieles schief daneben läuft und der hat dann auch zu mir gesagt im Gespräch, ich bin ja nicht wahnsinnig, ne? Und dann habe ich gedacht, naja gut, vielleicht kriege ich dann wenigstens mal einen Wahnsinn weg, ja? Ich sagte, oh ja, diese Schizophrenie, egal was, ja? Ich sagte, für mich gibt es eine ganze Seite von Krankheiten, ne? Ich sagte, bei mir darf man sich fragen, welche Schweindel hätten es gern, ja? Also, ich kann immer die ganze Schwasse nur drüber lachen, ne? Das macht mir nicht, ich sage immer eher, können die Wand mit tapezieren, wenn es Spaß macht, ja. Juckt mich nie, also irgendwo natürlich, klar, wegen dem Sorgerecht kratzt es mich natürlich schon, ne. Aber ansonsten, es kratzt mich nicht, was ich aufs Papier schreibe, sondern für mich das Ganze schreiben, was sie wollen. Man muss sich dagegen wehren. Schicken Sie mir einfach diese Falschgutachten zu, wenn Sie sie eingescannt haben. Weil ich sage mir immer, das interessiert mich nicht, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, ne. Ich bin wirklich schnell fertig und hätte dieser Gutachter sich jetzt nicht so verhalten, hätte ich mit ihm auch kein Gespräch geführt, das muss ich dazu sagen, ne. Weil mein letztes Gespräch hatte ich dann wirklich mal irgendwann geführt, nachdem ich gelesen habe, was da für ein Scheiße drin stand. Und ich dachte, nee, man denkt eigentlich ein ganz normales Gespräch geführt zu haben und dann kam dann raus, ich bin schizophren und wahnsinnig und logorö und tralala. Und ich dachte, also irgendwo Persönlichkeitsstörung, Anpassungsstörung, ich sag, also irgendwo, ich weiß gar nicht, wie die überhaupt alles aus dem Ärmel gezoppelt haben, ne? Da steht dann irgendwo so auf dem Papier, ja, und dann müsste ich ja medikamentiert werden und tralala. Es sind keine Medikamente. Es war nicht gefragt, es wurde auch gar keine Untersuchung, eine körperliche Untersuchung wurde auch nicht abverlangt, ne? Und das hatte man damals bei dem letzten Gutachten alles schön mitgemacht, ne? Es sind keine Medikamente. Es sind nichts anderes als Giftstoffe, die dafür sorgen, dass auf der Station Ruhe ist, solange genau. bis wieder Plätze frei sind. Das Ganze ist eine Art Immobiliengeschäft mit einem großen Haus, mit sehr vielen Zimmern, die sich nur lohnen, wenn gewisse Dinge dort geschehen. Dazu gehört auch Zwangsbehandlung, denn die wird wohl, so bin ich erfahren, mit 1000 Euro pro Tag bezahlt. Oh, toll. Gucken Sie mal einfach auf kriminalstadt.de, der Fall des Holger Ziert, da wird das genau beschrieben. Es gibt, ich kann Ihnen das sagen, es gibt ja diese Prämienzahlung und ich sag mal, das ist bei den SRG-Kliniken Güting nicht anders. Ein Oberarzt braucht eine gewisse Zahl an Patienten und wenn er die nicht hat und dann war er längst Zeit Oberarzt gewesen, das ist ganz einfach, die kriegen ja auch den Druck, dass sie genug Patienten haben. Ne? Und eigentlich dürfen die natürlich jetzt nur noch das aufnehmen, was freiwillig die Tür reinkommt und die sind über jeden, egal ob er berechtigt oder unberechtigt in die Klinik eingewiesen wird, der wird da behalten, da wird direkt was untergejubelt und damit hatte ich das, ja. Es läuft einfach so und ich muss ganz einfach sagen, ich habe den Eindruck gehabt, dass der Richter, der da war, noch mit diesem Oberarzt da gemeinsame Sache macht, weil der verlässt sich drauf, was der sagt und damit hatte ich das, ja. Und bei mir ist es so weit gegangen, dass ich dann auch gesehen hatte, dass die Präsidentin vom Amtsgericht da sogar aufgetaucht war bei dem Richter auf der Station, ja. Und ich muss sagen, sie ist ein voreingenommener, eingebildeter Hungerhaken, ja. Und ich weiß nicht, mich haben sie gar nicht dazugeladen zu dem Gespräch, ne. Weil ich natürlich aber da schwer gepfeffert habe gegen das Amtsgericht und gegen das Oberlandesgericht, wenn ich dann, ja, weil ich halt eben Kontakt von zu den Kindern wurde und ich mich genötigt fühlte und dann hat sie halt eben auch eine Nötigungsanzeige gegen mich geschossen und war ein Schuss ins Ofenrohr, weil da ist bei der Staatsanwaltschaft auch nicht weit gekommen, weil die das Ganze niedergeschmettert haben und die Kosten trägt das Land, ja. Aber so weit steht es bei uns, ne, dass sogar dann die Präsidentin vom Amtsgericht in der Psychiatrie auftaucht beim Richter und beim Psychologen, ne? Sogar das ist gelaufen. Ja, versuchen Sie das mit dem Einscannen, dann reden wir weiter. Ich kann Ihnen sagen, da ist bei mir ist sowas von. Ja, vielleicht können Sie auch mal zum Copyshop gehen und das kopieren. Ja, wie gesagt, ich lebe und der Rest interessiert mich reichlich wenig. Ich habe halt eben meine negativen Erfahrungen gemacht. Das, was ich jetzt eigentlich für mich suche, ist quasi eigentlich eine Organisation, die mir mal hilft, meine Kinder zurück zu entführen. Ja, das muss man aber selber aufbauen. Deswegen fragte ich ja, ob Sie im Saarland Kontakte haben. Habe ich jetzt halt eben nicht, ne? Und dass ich halt eben wirklich wüsste, wenn mir jemand hilft, dass derjenige dann die Füße stillhält, wo die Kinder abgeblieben sind, ne? Ich sag mal, 4 Kleinkinder, die dann eigentlich in den Kindergarten gehen, einer, der in die Schule gehen müsste, das Ganze zu schaffen, ohne dass man aufhält, ist natürlich eine Sache von Schwierigkeiten, ne? Und ich habe im Moment nicht mal die Papiere, ne? Weil mir ist alles gestohlen worden, die Krankenkassenkarte, Führerschein, Personalausweis, ich habe ja wirklich gar nichts mehr und ich gehe wirklich noch in der Annahme, dass die Polizei selbst Auto aufgeschlagen hat, um an die Papiere zu kommen, weil das ist im Moment so etwas gängige Methode hier am Saarland, weil ich das hier schon mittlerweile verbreitet gehört habe, dass die Polizei gewisse Autos aufschlägt, um an die Papiere zu kommen. Weil die Polizei dann vorher gesagt hat, ja, die Scheibe war doch verschlossen, komischerweise war sie aber dann geöffnet, als sie da waren. Irgendwie, das ist alles ein bisschen obskur hier, ne? Und aber man kann sich halt eben nicht nachweisen, ne? Ja, ich brauche die Gutachten, die sind sehr wichtig. Je mehr Gutachten ich habe, desto besser kann ich nachweisen, dass ein Bestreben vorhanden ist, Menschen fälschlich für krank zu schreiben. Ja, das Bestreben ist auf jeden Fall da. Also, ja, also machen Sie dieses Bestreben von Behörden, ja, da, kopieren Sie dieses Gutachten doch. Ne? Weil es wird eigentlich im Grunde genommen nichts anderes gemacht, weil man wirklich in Tätigkeiten für mich überhaupt gar nicht nachkommt, meine Briefe nicht bearbeitet. Ja, aber man muss es schriftlich nachweisen. Das geht am besten, wenn man zum Beispiel 20 solche Gutachten hat oder 30. Mhm. Ich habe hier einen riesen Stapel von diesen Gutachten. Genau. Und dann nachweist, dass die im gewissen Sinne alle gleich sind. Deswegen schlage ich vor, dass Sie ganz einfach ein paar Tage nochmal anrufen, wenn die Kopien fertig sind. Also, ich sag Ihnen, was gelaufen ist. Die wechseln mit mir ein paar Worte und einer schreibt bei dem anderen ab und sagt, Frau, was dazu ist. So ist es gelaufen, nicht anders, ne? Und es war halt dann jedes Mal, dass die Richter vorher noch mit denen gesprochen haben und in 3 Fällen vorweg halt eben angesagt worden, ja, der Richter wollte, dass das und das auf dem Papier steht, dann muss ich es auch schreiben, ne? Das ist mir dann vorweg schon angegeben worden, ne? Das fand ich dann noch besser. Das ist mir jeweils noch vorweg angegeben worden, weil sie andernfalls halt eben keinen Gutachtenauftrag erhalten. Dass sie da schreiben müssen, was der Richter vorgibt. Das ist noch dazugekommen. Das sind ganz harte Dinger, die hier laufen. Ne? Ich weiß noch irgendwann Bescheid. Ne? Ja, in 3 Tagen haben sie wahrscheinlich aber die Kopien fertig, vermute ich. Ja, das funktioniert schon. Ja gut, ich melde mich dann wieder, oder Sie. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, danke auch. Ja, tschüss.